Dann denke ich, können wir direkt anfangen oder warten wir gerade noch auf jemanden, der garantiert in einer Minute da ist? Nö, soweit ich weiß, kommt von meinen Vorstandskollegen heute keiner. Die sind anderweitig involviert. Alles klar, dann können wir hier direkt anfangen. Ich grüße euch alle sehr. Ich sehe, die Aufzeichnungen laufen schon. Es ist heute der 25. Juli 2016. Die Bundesvorstandssprechstunde beginnt und ich übergebe natürlich immer direkt an Sekor erstmal mit der Frage, was letzte Woche so abgegangen ist. Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen von mir. Ja, letzte Woche ist überraschend viel passiert. Ist jetzt kein Geheimnis, dass ein paar Irre auch in Bayern inzwischen angefangen haben. Kaum fassbar und kaum beschreibbare Aktionen durchzuführen, Taten zu verüben. Das Ergebnis waren mehrere PMs, die wir dazu geschrieben haben, und das Resultat daraus war heute ein Radiointerview für Radio Lora, und die junge Welt wollte wissen, wie wir zum Thema Darknet und Anonymität im Internet stehen. Das heißt also, es schlägt durchaus auch ein bisschen Wellen zu uns. Ansonsten betrachte ich die Entwicklung in der Türkei nach wie vor mit Sorge und frage mich allen Ernstes, ob die Amerikaner als nächsten Präsidenten Donald Clown Trump gewählt sehen wollen. Das war's so. Die Frage von mir wäre: Wie geht's euch? Was gibt's Neues? So, gibt es Fragen? Jawohl, bitteschön. Abend, wie stehen wir denn zum Darknet? Ach, Danny, ich glaube, du bist durchaus in der Lage, dir selber dazu eine Meinung zu bilden. Meine Antwort auf die Frage der Journalistin war, dass es eben durchaus sinnvoll ist, Anonymität im Internet zu ermöglichen. Das ist Teil von Demokratie und Rechtsstaat, so wie wir das in der analogen Welt auch kennen. Und ja. Das war so im Großen und Ganzen. Dann kann ich mal das Briefgeheimnis als Beispiel nehmen. Das wird nie in Frage gestellt, obwohl es durchaus möglich ist, dass Menschen irgendwelche kriminellen Sachen auch per Brief absprechen. Jo, das ist ein gutes Beispiel, danke. Ansonsten führe ich immer eben auch das Demonstrationsrecht an, das Makulatur wird, wenn jede Bewegung lückenlos nachvollziehbar ist und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge von Punkten. Dann noch was? Ja, hätte noch was. Und zwar diese No-Hate-Speed-Kampagne, die da momentan angelaufen ist, hast du vielleicht mitbekommen. Da kommen ja noch mehr Sachen hinterher, auch die uns als weil die wollen nämlich Parteien, die nicht mit diesen Regeln konform gehen, die Parteienfinanzierung kappen, bis hin zum Parteienverbot. Ist da noch irgendwas von uns zu in der Planung? Ich hatte gesehen, dass da schon von Patrick was in die Richtung von den Providern, was auch in dieser Kampagne mitgeplant wird von der vom Europäischen Rat. Kommt da noch was? So. Möglicherweise zeitnah dann. Im Augenblick aber von mir nicht geplant. Ja, Leute, was gibt's noch? Wenn nichts mehr ist, dann mache ich tatsächlich was, wo mir dann wahrscheinlich Leute wieder Vorwürfe machen. Und zwar, es ist ja nun eigentlich so, dass ich und das steht ja auch so im Pad für die Sprechstunde jeweils, eigentlich nur Fragen dran nehme, die auch einen Namen da dran geschrieben haben, einfach weil siehe Pad. Und weil wir gesehen haben, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist. Und dementsprechend wirkt das etwas komisch, Frage, die jetzt in Zeile 13 steht, das trotzdem vorlese. Das liegt jetzt in dem Fall allerdings dran, dass es mich auch ein bisschen persönlich interessiert. Siko, hast du das Pad vor dir oder soll ich es nochmal vorlesen? Gib mir mal die Pad-Nummer. Sekunde, kriegst du halt den Link. Es geht nur kurz darum, dass es wohl für die nächste BMV der UPs einen Antrag gibt, sich endgültig von der Partei zu lösen. Und wie will der Vorstand, also die Frage, die drunter steht, ist, wie will der Vorstand darauf reagieren? Ich würde es etwas weiterfassen mit, was haltet ihr davon? Wie weit habt ihr mit den Leuten darüber geredet? Und ja, dann eben noch, wie wollt ihr oder wie will der Vorstand darauf reagieren? Also ich habe den Antrag gelesen, schon alleine deswegen, weil ich da namentlich erwähnt wurde, fand ich es ein Stück weit amüsant. Ich finde es insgesamt traurig, wie die Yuppies sich entwickelt haben. Ich finde es jedes Mal wieder irritierend, wenn man mir vorwirft, ich sei verantwortlich für einen Rechtsruck der Partei. Also da muss man schon extrem weit am linken Ende des Spektrums zu Hause sein, um mich tatsächlich rechts zu sehen. Aber insgesamt bleibt an der Stelle dann einfach nur zu sagen, wenn die Mehrheit der Mitglieder dieses Vereins sich nicht mehr als die Jugendorganisation der Piratenpartei Deutschland sieht, ja, so what, dann ist es eben so, dann danke für den Fisch und alles Gute für die Zukunft. Viel mehr bleibt uns da nicht übrig. Wir haben in der Vergangenheit mehrfach Gespräch gesucht. Es gab ein Treffen. Das war jedes Mal enttäuschend und hat sich nach ja, Verschwendung der Zeit, will ich jetzt nicht sagen, aber wenig sinnvoll investierte Zeit angefühlt. Und deswegen, ja, ich habe die Liste der Unterzeichner gesehen. Ist okay, kann ich mitleben. Die offensichtlich auch und damit gut. Hey, und wie wir damit umgehen, ich könnte mir vorstellen, dass sich Piraten finden, die eine Jugendorganisation für wichtig erachten und ja, dann halt gucken, ob sich eine neue Jugendorganisation gründen lässt, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, die Grünen sind genauso wenig brauchbar, um Nachwuchs für uns Piraten zu haben und wie die Jupi so schön geschrieben haben, ein Korrektiv für die Partei darzustellen. Außerdem wollen die Grünen ja gar nicht, also die jungen Grünen. Gut, ja. Na gut, ich sag das nichts dazu. Aber an dieser Stelle nochmal, weil ich gerade schon dabei bin und es eh schon erwähnt habe. Es ist nach wie vor so, dass ich es sehr begrüßen würde, wenn zu Fragen, die mit reingeschrieben werden und die damit also von mir gestellt werden sollen, auch der Name dazu geschrieben wird. Dieses Pad ist nicht dazu da, um den Leuten die Notwendigkeit wegzunehmen, sich selber hinzustellen und selber Fragen zu stellen, die sie als irgendwie unangenehm oder sonst was erachten. Es ist dafür da, dass Leute, die aufgrund technischer oder zeitlicher Überschneidungen oder Probleme es nicht schaffen, in der Sprechstunde anwesend zu sein, trotzdem ihre Fragen stellen können. Ich möchte, dass Leute, die Fragen stellen wollen und diese Fragen auch können, im Sinne von zeitlich und technisch, das auch selber tun, weil ich ungern den Proxy für alle möglichen Arten Fragen spiele und dass sie auch kein einfaches Frage-Antwort-Spiel einfach mit Sekor zwischen mir und Sekor sein soll. Dementsprechend, ja. Gut, aber der Fox will was sagen. Hört ihr mich? Ich habe jetzt irgendwie auch mit Verwunderung das so festgestellt mit diesem Rechtsdruck und so weiter. Und ich habe jetzt diesen Antrag oder so nicht durchgesehen. Geht aus diesem Antrag hervor, also wirklich argumentativ oder was genau gemeint ist? Oder ist es einfach jetzt so, Sikor übt zu viel Rechtsdruck auf die Partei aus oder was weiß ich nicht alles? Von dem her ist es, gibt es da Argumente oder Problemfälle, wo man darauf hinweisen kann? Oder ist es einfach mal so, wir finden, dass das so ist von dem her und den Rest soll sich jeder für sich selber ausmalen? Ja, also so wie ich den Beitrag in Erinnerung habe oder den Antrag in Erinnerung habe, stand da sinngemäß, die Piraten sind nach rechts gewandert. Das hat sich manifestiert durch die Wahl von Stefan Körner in Halle und Würzburg und was war noch? Ja, so der Tenor. Also belastbare Argumentationen, aus denen man zweifelsfrei sagen könnte, ja natürlich, wenn man das so sieht, dann sind wir natürlich rechts. Habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Würde mich auch, also ist schon sehr nah herbeigezogen. Aber wie gesagt, irgendwann muss man halt dann auch sagen, Reisende sollen wir nicht aufhalten. Darf ich noch mal eine Klar. Nachfrage stellen? Ich nicht. Also für mich ist immer das irgendwie verwundern, wenn Leute so Aussagen treffen und es quasi in diese Richtung geht, sozusagen, Seko ist der Diktator seit 2, 3, keine Ahnung, Jahren von dem her und alles geht über Seko aus und so und anscheinend gibt es keine Landesverbände, es gibt keine eigene Nee, Meinung, das wird alles nicht toleriert anscheinend so. Nochmal, also Seko ist zwar der Bundesvorsitzende, aber deshalb ist er nicht der Allmächtige oder sonst was von dem her. Und sicherlich hat Seko andere Meinungen vielleicht wie die Yuppies hier und dort von dem her. Es gibt auch viele gemeinsame Nenner mit Sicherheit. Aber und dieses ganze Zeug drumherum müssen wir immer noch selber machen von dem her. Und das ist mir immer noch irgendwie zu wenig, wenn dann gesagt wird, der Seekor und der ist zu dem Thema zu weit rechts und zu wenig links und was weiß ich, das ist halt einfach irgendwie, oder es gibt in dieser Partei keine Eigendynamik, aber die stelle ich auf Twitter und auf diversen Seiten von den Landesverbänden oder Kreisverbänden doch fest, dass nicht alles von oben komplett nach unten ein Weg ist. Jeder ist immer noch eigenständig und kann seine eigene Meinung entwickeln und seine eigene Politik, solange diese im Rahmen dieser rechtlichen Ordnung in diesem Land vorhanden ist. Also ich glaube nicht, dass das ein zentrales Problem meine Person ist. Ich glaube, meine Person ist für viele einfach nur der Indikator, dass es eben eine Mehrheit in der Partei gibt, die etwas anderes will als der Betreffende. Das ist okay, das muss man so akzeptieren. Ich glaube aber nicht, dass es tatsächlich nur um mich geht. Dazu ist in dem Antrag auch eine ganze Menge mehr zu lesen. Nur nichtsdestotrotz fand ich es witzig, dass sie mich als einen der entscheidenden Punkte da aufgenommen haben. Das hat dann zumindest ein bisschen Unterhaltungswert. Auch in Anbetracht der Tatsache, dass ich immer noch Ehrenmitglied dieses Vereins bin. So, Bastian, bitteschön. Bastian, du bist gut. Verflixt, alte Leute und die Technik, wa? Erstmal schönen guten Abend. Ja, also wie fange ich jetzt an? Also zunächst erstmal, schuld bin ich, nicht der Seekor, weil die Schuld, Generalverantwortung habe ich. Also, ne, wollen wir mal klarstellen. Und dass der Seekor böse Dinge macht, das weiß ja jeder. Und dass der gesamte Bundesvorstand nichts zu sagen hat, auch. Nein, ist so nicht. Glaube ich zumindest. Ich glaube auch nicht, dass die den ganzen Tag im Keller in einer geheimen Runde zusammensitzen. Natürlich ist das sehr unschön. Also was die Yuppies da vorhaben, ist auch nicht der erste Versuch. Man müsste eigentlich dann auch noch filetieren, wer ist denn so Wortführer? Sind das viele? Sind das ganz wenige? Wie finden denn da die Diskussionsprozesse statt? Und da würde ich gerne einhaken. Also ich würde jetzt nicht kampflos die Sache aufgeben. Also Thanks for the Fish finde ich ein bisschen zu verfrüht. Sondern ich würde tatsächlich einen Dialog suchen. Das ist nicht ganz einfach. Wir hatten mal so einen Dialog hier. Ob der ist nicht ganz gut gelaufen, weil die Teilnehmer, so sag ich mal, vom Bund waren nicht so ganz auf der Höhe des Geschehens, würde ich mal vorsichtig formulieren wollen. Ich würde mir tatsächlich einen ernsthaften Diskurs wünschen. Der kann auch ein bisschen heftiger sein. Die jungen Leute sind ja auch ein bisschen heftig und mit ihren Vorwürfen erst recht. Ich würde es versuchen wollen. Ich würde es auch mehrfach versuchen wollen. Ich würde das ernst nehmen. Obwohl man rein intuitiv sagt, ja, mein Gott, was die da so erzählen. Es hat aber alles tiefere Gründe und manche Organisationen werden auch beeinflusst. All das kann man in einem guten Diskurs aufdecken. Ich würde nicht die Yuppies einfach ziehen lassen wollen. Ich würde springen und sagen, so, jetzt hier bin ich, ne? Also ich bin so ein Rechter, erzählt mir mal, warum ich das so bin. Oder ich bin halt nicht ganz Linker, so wie ihr das wollt. Woran macht ihr denn das genau fest? Und was wünscht ihr euch denn? Was machen wir denn nicht richtig? Und so weiter. Und das bitte nicht nur an einer halbstündigen Sitzung, sondern durch einen längeren Diskursprozess. Wir können es aus meiner Sicht nicht leisten, dass wir Gruppierung in der Piratenpartei einfach mal so ziehen lassen. Wir haben so viele Leute schon ziehen lassen. Und ich weiß, dass es alles nicht immer das Gelbe vom Ei ist. Und ich weiß, dass wir unterwandert worden sind. Ich weiß das alles. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass mir die Antwort, naja, dann ist das halt so, in der ganzen Gemengelage noch zu früh ist. Und ich würde mir wünschen, dass es tatsächlich einen ernsthaften Diskurs gibt, dass man versucht, dass man Verbindungsleute findet und so weiter. Was alles, was dazu gehört. Dankeschön. Ja, das kannst du sehen, aber an der Stelle trotzdem eine Gegenrede wollen. Wir haben das Gesprächsangebot gemacht. Wir haben uns mit Teilen gehört und wir haben gesehen, was die UPIs in den letzten, ja, ich würde schon fast zumindest vielen Monaten immer wieder veröffentlicht haben. Und irgendwo ist da im Augenblick tatsächlich das Problem, dass es nicht zusammenpasst. Und es gibt dann letztendlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Verein verändert sich wieder und kommt wieder näher zur Piratenpartei und sieht sich da wieder. Oder es sind halt tatsächlich eine Mehrheit der Mitglieder der Meinung, dass dem nicht so ist. Und dann ist es an dieser Stelle auch, ich habe kein Problem damit, weitere Gesprächsangebote zu machen. Aber ich halte es für eben relativ aussichtslos und sehe deswegen nicht mehr die Notwendigkeit, da noch weiter Energie zu investieren. Wenn andere das machen wollen und eine weitere Diskussionsrunde mit den UPIs, können sie das gerne machen. Da möchte ich allerdings dann dran erinnern, dass Mitglieder der Piraten gab, die von den UPIs explizit mit Teilnahmeverbot an ihren Barcamper belegt wurden, dass eben in der Vergangenheit immer wieder auch klargestellt wurde, dass die Gespräche nicht wirklich geführt werden wollen oder halt aus welchen Gründen auch immer genau jetzt gerade eben nicht passen. So what. Aber wie gesagt, ich sehe doch aus dem Punkt, dass eine Jugendorganisation wichtig ist. Ich habe allerdings das Problem, dass ganz viele von den Leuten, die ich irgendwann mal bei den UPIs getroffen habe, dort nicht mehr dabei sind, weil sie mit der Veränderung nichts anfangen können. Und ja, deswegen schaue ich halt jetzt mal, was dieser Antrag dann letztendlich am Ende bringt und was da die Mehrheitsverhältnisse bei den UPIs sind. Und abhängig davon können wir ja dann sehen, wie wir gehen. So, der Fox nochmal. Also ich sehe es so, direkt Sachen sehen, die Sekor oder ein anderer Pirat, was weiß ich, der nicht mehr in der Schule ist, nicht genau mitverfolgen kann. Ein gutes Stichwort ist meiner Meinung nach aktuell, sagen wir, wird da genug getan, wenn es solche Fälle gibt, seitens der Lehrer, seitens der Schule. Von dem her, wie tut man sich damit auseinandersetzen? Und da sehe ich halt eben, wir haben einen ehrlicheren Draht mit jungen Leuten, die in der Schule dort sind, von dem her, die die Situation anders sehen können, wie wenn wir, sagen wir mal, zur Schule gehen und sagen, wir hätten gern mal hier eine Anfrage gestellt, wie die Schule damit umgehen. Dann haben wir eine schöne Aussage vermutlich von der Schule, wo drin steht, wir befassen uns mit dem Thema und so weiter und so fort. Aber wir haben jetzt nicht unbedingt eine ehrliche Antwort und die kann nur von jemand, von den UPIs zum Beispiel kommen und uns mitgeteilt werden und wir können dementsprechend fordern auf Bundeslandesebene. Dahergehend für solche Themen ist es so, dass wir dringend die UPIs weiterhin brauchen. Aber wenn natürlich das so ist, dass die UPIs in einer komplett anderen Richtung agieren, wie die Partei. Und die, sagen wir mal, sagen, uns interessiert eigentlich dieses ganze Internet um was weiß ich nicht und wir interessieren uns für den und es passt nicht mehr zusammen. Dann gibt's halt echt leider nur noch diese Möglichkeit, das so umzusetzen, so traurig es ist von dem her. Und ich weiß auch, dass der Bundesvorstand in den letzten 2 Jahren frühzeitig versucht hat, zumindest mit den UPIs zusammenzukommen und es ja Gespräche gab, das ist halt irgendwie ja im Sand gelaufen von dem her, aber zumindest gab es diese Möglichkeiten für die UPIs und den Bundesvorstand sich auszutauschen. Danke. Ich würde an der Stelle nur für den Fall, dass das gerade nicht 100% klar ist, nochmal darauf hinweisen, das ist ein Antrag, der gestellt wurde von 7, 8, 9 Leuten, für die nächste Bundesmitgliederversammlung. Das heißt also, das ist ein Antrag, der dort beschlossen werden muss. Diese Frage, ich möchte es nur kurz gesagt haben, für den Fall, dass es ist keine Sache, wo man sagt, man redet mit dem Vorstand, man stimmt den um und dann ist die Sache über den Berg, sondern das ist eine Sache, die auch als Antrag bei einer Bundesmitgliederversammlung liegt und dementsprechend ein ganz anderes Gremium befasst. Darum sage ich ja, im Augenblick macht es keinen großen Sinn, da irgendwelche weiteren Aktivitäten an den Tag zu legen. Der Antrag steht, die nächste UPI-Mitgliederversammlung ist in den nächsten nächste Woche. Und wie gesagt, danach werden wir sehen, wie die Haltung der Mehrheit dazu ist und wie wir damit umgehen. Der Termin ist korrekt, oder? Es war über das kommende Wochenende. Ich kann mal kurz nachschauen. Derweil kann ich noch die Frage stellen, was passiert mit dieser, mit denen, wenn das wirklich jetzt so durchgeht, was passiert mit den Leuten, die quasi keine Abtrennung, die wird es ja vielleicht auch geben von dem her, was passiert, wird das dann, bleiben die in der Piratenpartei als Jutis oder wie läuft das von dem her? Das ist jetzt auch mal eine Frage, was mit denen, also ich kann natürlich einen Antrag kommen, 100% Mehrheit dafür, von dem her, dann haben wir keine Jupis mehr. Aber was ist mit den Leuten, die sagen, nee, möchten wir nicht, von dem her, wir wollen das so behandeln, wie das aktuell war. Von dem her, dann muss ja auch irgendwie es eine Idee geben, wie man das dann macht. Naja, formal ist es relativ einfach. Die Jupis sind ein Verein. Wenn die Mitgliederversammlung des Vereins mit einer entsprechenden Mehrheit beschließt, dass sie einen anderen Namen haben wollen und sich andere politische Ziele geben, und das formuliert ja der Antrag entsprechend, dann ist es eben so. Und die Mitglieder, die diesen Antrag nicht mittragen und sich dann in dem sich verändernden Verein nicht mehr wohl oder zu Hause fühlen, denen bleibt der Weg, den Verein zu verlassen. Das liegt in der Natur der Sache einer solchen Abstimmung. Eine hundertprozentige Zustimmung wird es mit Sicherheit nicht geben. Das würde mich sehr irritieren. Dass es eine Mehrheit dafür gibt, ist denkbar. Und was die dann machen, die sich eben nicht mehr mitgenommen fühlen, wird sich dann mit Sicherheit in jedem Einzelfall für den jeweiligen selbst entscheiden lassen müssen. Also es ist nicht so, dass ein Mitglied der jungen Piraten automatisch aus der Partei ausgeschlossen würde oder von der Mitarbeit ausgeschlossen würde, wenn sich der Verein von der Partei lossagt? Nein, damit haben wir gar nichts zu tun. Für uns sind unsere Mitglieder völlig unabhängig von der Mitgliedschaft bei den Jupis oder wie auch immer an Gestalten. Also das hat für uns erstmal, für unsere Mitglieder, für die Mitglieder, die in beiden Organisationen Mitglied sind, aus unserer Sicht keine Relevanz. Bin ich der Einzige, bei dem es schweigen muss? Nein, das bist nicht mehr du. Ich musste nur gerade noch was fertig notieren. Keine Hektik. Ich werde allerdings nicht in Würzburg sein. Ich habe tatsächlich Wichtigeres zu tun. Du hättest es ja sowieso nicht eingekauft. Ja, wahrscheinlich. Aber ja. Du warst es doch, oder? Ja, das war ich. Eben. Du bist der Böse, du bist eigentlich schuld. An deinen Namen haben sie sich noch nicht erinnert, deswegen haben sie meinen reingeschrieben. So, jetzt ist das. Ach, weißt du, ich finde es eigentlich ganz nett, dass ich es geschafft habe, ein Twitter-Meme zu werden. Das ist, hey, das ist ein Achievement für dich. Das hat nicht jeder, ne? Ja, hier, genau. Danke für den Link übrigens, Bastian. Beinahe hätte ich den Falschen zugeordnet. Danke für den Link, Bastian. Die Mitgliederversammlung der Jupis findet am 30. und 31.07.2016 in Würzburg statt. Wurde schon über Fragen zu Freitag, letzten Freitag, OEZ und so weiter besprochen? Oder ist da noch hier Spielraum? Ich glaube nicht. Wovon genau sprichst du? Olympia-Einkaufszentrum in München. Ach, OEZ. Ich habe irgendwie kurz an Open Educational Resources denken müssen. Also nein. Ich habe schon mal den Christus. Joffrey, kannst du kurz abschalten? Oh, entschuldige bitte, meine Push-to-Talk-Taste verhängt sich manchmal. Sekunde, ich mute mich mal. Ich habe schon Christus mitgeteilt, ich fand irgendwie diese Mitteilung, wir fordern schärfere Waffengesetze irgendwie. So alle, wie die anderen geschrieben haben, wir fordern ein Killerspieleverbot. Das war für mich dieselbe Aussage, weil darunter keine Argumentation und ich habe irgendwie gestern so überlegt, was meint ihr damit? Und ich sah halt irgendwie, dass schon diese Waffengesetze scharf sind, auch durch die Vorkommnisse in der Vergangenheit und sah da nur komische Sachen wie dass man fordern könnte, quasi, dass sämtliche Pakete gescannt werden, wie am Flughafen. Dann könnte, sagen wir mal, man erkennen, dass da jemand eine Waffe bekommt und könnte dann prüfen, ob diese Waffe dorthin darf, von dem her. Und ansonsten sehe ich nur Möglichkeiten für den Import von Waffen noch, eben über die Grenze, weil die Grenzen offen sind, von dem her, dass du sowas im Ausland besorgst. Und ja, natürlich die einzige Sache ist halt, wie das ist mit so Waffen, die halt unscharf gemacht worden sind, von dem her. Das ist die einzige Lücke quasi in diesem Waffengesetz eventuell, wo man drüber meckern könnte. Was mir total gefehlt hat in diesem ganzen, in dieser PM, ist in Bezug auf Mobbing, Depression und was weiß ich nicht alles. Da hätte man auch nochmal drauf eingehen können. Aber so eine Aussage, wir fordern dieses und jenes, und da steht dann nicht wirklich was drin, von dem her, dann können wir uns diese Pressemitteilung sparen, von dem her, weil dann sind wir kein Stück besser wie eine CSU oder sonst was, die dann schreibt, fordern Verbot von Killerspielen oder was auch immer, oder sagen wir mal, Verbot des Darknets kam noch nicht, kommt bestimmt die nächsten Tage, kann man genauso fordern, von dem her. Und ich glaube nicht, dass wir diese Anonymität verlieren möchten, die es gibt. Sigurd, dazu was oder nichts? Oh shit. Push to talk auf der falschen Tastatur hilft dann natürlich auch nichts. Danke, Geoffrey, für den Reminder. Die Pressemitteilung, dass es in Deutschland Schülern möglich ist, gegen illegalen Waffen sind angesagt, keine Verdummung durch unhaltbaren Unfug und sinnlose Verbrüche. Man kann tatsächlich kritisieren, dass in dieser Pressemitteilung die Frage in den Raum gestellt wird, warum es Schülern möglich ist, scharfe Waffen zu besorgen, gestellt sehen möchte. Also, das ist nicht notwendig. Das heißt jetzt nicht, dass ich schärfere Waffengesetze so, fordere oder etwas Ähnliches, sondern das übliche Lamentieren oder das übliche von Innenministern, dass Killerspiele böse sind, halt einfach jetzt langsam dann oft genug wiederholt wurde und dann irgendwann auch mal weg kann. Und um das ging es in dieser Pressemitteilung, und dann hätte man den wesentlichen Teil am Anfang durchaus dastehen. Und jetzt lasse ich die Tastatur wieder auf die Hand, da würde ich die Tastatur, damit das nächste Mal zeitnah mit einer Reaktion verbinden. Ein zweiter Wortbeitrag, entschuldige bitte. Also, Ja, damit hat er nicht wieder vollkommen recht, oder? Ist nicht Ja, böse gemeint, ist nicht böse gemeint. prinzipiell hat er, stimmt. So, man sollte vielleicht ein bisschen mehr Triviales verbreiten, nämlich Banküberfälle sind auch immer verboten, so mein Dauerbrenner. Deswegen finden die immer noch statt, obwohl das völlig idiotisch ist. Also, man kann Illegales nicht wirklich effizient verhindern. Es soll ja auch sogar Leute geben, die Drogen nehmen oder so. Das ist verboten. Meine Güte. Und Waffen sich irgendwo zu besorgen, ist auch verboten. Das können wir nicht ändern, dass das trotzdem gemacht wird. Die Frage ist, wo kämen wir hin, wenn wir nicht mal darüber nachdenken, warum das passiert? Also wir müssten hier eigentlich die Ursachen bekämpfen. Also Drogen haben wir Ursachen, Drogenmissbrauch hat Ursachen und so weiter. Und irgendwie Menschen, die sich aufgrund ihrer Sozialisierung, ihrer Depressionslage Waffen besorgen, um zu zeigen, hey, ich kann auch andere Leute erschießen, haben auch Ursachen. Meistens werden die ja auch sehr schön in der Umgebung längst erkannt, nur nicht irgendwie thematisiert. Ich glaube, wir sollten vielleicht ein bisschen anders erklären, spielen. Also ich würde auch gar nicht das Thema Killerspiel oder sowas irgendwo noch thematisieren. Da gibt es dann gleich wieder Reflexverhandlungen von den Piraten. Ja, da müssten wir mal wieder irgendeine besonders tolle Performance mit Killerschach machen. Ich glaube, das bringt's nicht. Die denken, das ist also irgendwie was ganz Böses hier, so Killerspiele oder was auch immer. Die wissen gar nicht, dass das alles irgendwie noch zum normalen Umfeld fährt und gesunde Menschen da kein Problem mit haben. Kranke Menschen schon. Und vielleicht sollte man das ein klein wenig mehr thematisieren, dann fällt uns das vielleicht auch leichter, darauf einzugehen. Darknet. Ich möchte ja immer noch gerne wissen, was das ist. Also ich versuche ja immer, dieses Darknet zu finden. Vielleicht kann Herr Misere mir das erklären, was das denn genau ist und wo ich das finde. Also ich bemühe mich wirklich sehr, sehr stark, dieses Darknet zu finden. Und insofern, es soll ja irgendwie ganz toll sein. Da kann man alles kaufen und machen und tun. Auch dieses könnte man in einer PM mal ein bisschen satirisch auf die Hörner nehmen. Die Leute reden einfach von Sachen, von denen sie keine Ahnung haben. Und ich glaube, der Fokus wäre sinnvoller. Es werden wenig Leute mit diesen berühmten Legalwaffen erschossen, meistens von der Polizei übrigens. Es werden sehr viele Leute mit illegalen Waffen erschossen, nicht von der Polizei. Vielleicht auch das könnte man ein bisschen mehr herausstellen, weil dann die Menschen, so den einfachen Menschen, die sich so ganz, ganz tief in dieser Materie befinden, so ein bisschen klar wird, um was es geht und wo man sich eben nicht gegen schützen kann. Man kann sich auch gegen Banküberfälle nicht schützen. Danke. Ja, einzige vielleicht, Thomas de Maizière wird das mit Sicherheit nicht erklären können. Eine kurze Nachfrage. Kannst du mir erklären, wo ich dieses Darknet finde? Ja, aber nicht hier und nicht jetzt. Ah, jetzt habe ich die Taste wieder ausgerastet. Sehr gut. So, jetzt PR zuerst und danach dann Hajo. Das Darknet ist alles, was du nicht direkt über Google erreichen kannst im Internet. Also alles, wofür du ein sicheres Programm brauchst, um darauf zuzugreifen, ist das Darknet. Mit den Killern muss ich dir aber ganz entschieden widersprechen, Bastian, weil inzwischen ist es halt so, dass auch Killerspiele und Spiele insgesamt einen Großteil, einen guten Teil der Bevölkerung erreicht hat. Und ein Teil, der auf jeden Fall groß genug ist, um uns über 5% zu bringen. Und daher kommt es gar nicht darauf an, ob jetzt der 90-jährigen Oma, die seit 50 Jahren CDU wählt oder was, zu erklären, dass jetzt Killerspiel so Schlimmes ist und sowas. Nee, darum geht's nicht. Wir müssen die 5 bis 6%, die selber zu Hause hocken und Killerspiele spielen und sich denken, WTF, was will dieser verrückte Innenminister jetzt von mir? Die müssen wir ansprechen und die müssen wir als sichere Wähler bekommen. Die Omi wirst du nicht überzeugt bekommen. Ja, jo, bitteschön. Ja, eine Info an den Bastian. Es gibt eine sehr schöne Beschreibung dazu, über Strukturen im Darknet vom BKA 2013. Der Autor heißt Wolfgang Bär. Ja, beschäftigt sich mit den Herausforderungen der Cyberkriminalität und gehört nebenbei gesagt auch zum Thema, zum Max-Planck-Institut. Ein Max-Planck-Institut an. Und nebenbei, es geht nicht nur um das Thema Waffen, Zigaretten, Edelsteine, sondern schlicht und ergreifend auch Ersatzmutterschaften, Organhandel, dann so Themen wie Fälschung, Medikamentenfälschung, Handel, Autohehlerei und Kunst. Also es gibt verschiedene Markttypen. Und es ist leider Gottes nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, abschließbar, sozusagen eliminierbar. Weil in dem Darknet, das wurde schon mehrfach angedeutet, auch eine Abwägung stattfindet, einmal zwischen den kriminellen Aktivitäten und den schutzwürdigen Aktivitäten, zum Beispiel von Bürgerrechtlern, politischen Aktivisten, Journalisten, die über dieses Darknet tatsächlich auch einigermaßen gesichert ihre Informationen austauschen und kommunizieren. Christoph. Ja, danke. Ich bin jetzt gerade einigermaßen verwirrt, dass gerade die Piraten das Thema Killerspiele wieder bringen. Ich meine, ich höre den ganzen Tag Radio. Es ist eine sehr einseitige Berieselung mit allem Möglichen, was da jetzt die letzten Tage an Amokläufen, ich weigere mich, Terroranschläge zu sagen, weil es sind keine, also was an Amokläufen da gelaufen ist. Ich habe nicht ein einziges Mal das Thema Killerspiele gehört, sondern immer nur, dass es Leute sind, die in psychiatrischer Behandlung waren. Vielleicht sollte man in der Richtung mal aktiv werden. Ich halte es für falsch, dass wir jetzt das Thema Killerspiele wieder rausholen. Oder habe ich irgendwo was verpasst? Hast du tatsächlich das? Thomas Dimmis hier hat vor ein, zwei Tagen, meine ich, wieder eine Konferenz oder eine Pressemitteilung veröffentlicht, wo er irgendwie gewalttätige Spiele und Bilder und Videos im Internet für die massive Gewalt, Tätigkeit der dieser Amokläufer verantwortlich gemacht hat. Und ich war selber vollkommen überrascht, nach gefühlten 6 Jahren auf einmal die Killerspieldebatte wieder da war. Aber das ist tatsächlich wieder im Kommen. Und man kann halt jetzt überlegen, ob man sagt, einerseits springt man auf den Zug aus, weil es halt ein Klientel-Ding ist, böse gesagt. Oder andererseits steigt man nicht auf diese Nebelkerze ein. Aber das ist wieder was anderes. Also ja, es gibt tatsächlich eine eine Veröffentlichung von ihm, in der er die Diskussion auf den Weg bringt. Kauder hat es gestern nochmal wiederholt. Genau, so, das ist so als Diskussionspunkt wirklich wieder im Umlauf. Und ich war auch vollkommen überrascht, wie gesagt, nach 6 Jahren. Aber man kann sich jetzt eben auch die Frage stellen, geht man darauf ein oder sagt man irgendwie, das lenkt vom Thema ab, wir wollen über was anderes reden. Also aber gut, das ist jetzt natürlich nicht meine Entscheidung. So, jetzt ist der PR, glaube ich, als nächstes wieder dran. Ja, genau. Ah, yep. Nochmal zu diesen Vorhaben, die da jetzt kommen. Also in dem Papier von seiner Handlungslinie, ja, was jetzt einzelnen Regierungen gemacht wird. Und dazu gehört eben auch Hate Speech dadurch zu verhindern, dass Anonymität im Internet aufgelöst wird. Und da ist natürlich das Darknet ein riesengroßes Thema, weil dort wird Anonymität nicht so einfach aufgelöst wie jetzt zum Beispiel auf Facebook. Und Moment, mit dem Link einmal hierhin, einmal an den Seekor und auch nochmal für den Bastian. So, und da kann man sich schön anschauen, was der Europäische Rat von den einzelnen Staaten gerne haben will und was davon gerade umgesetzt wird und was noch auf der Tagesordnung steht. Das kann man da also wunderbar hineinlesen und ist auch vielleicht für unsere Öffentlichkeitsarbeit ganz spannend, weil da könnt ihr schauen, was kommt jetzt als nächstes und was steht dahinter, wenn der irgendwas vom Darknet oder von Killerspielen sagt. Das bedeutet nämlich, dass die da reingucken können wollen. Und das Thema wird jetzt gerade sehr groß und uns sollte es eigentlich nur entgegenkommen mit Wahlen, die jetzt auf uns zukommen, haben sie uns auf jeden Fall mit einer Riesenladung Themen versorgt. Ja, ich gebe es mal an die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit weiter. Ja, Bastian, bitte. Jetzt passt das wieder. Nur eine Ergänzung. Ich meine, ich bin ziemlich lange in der IT tätig, so seit den 70ern, glaube ich. Was auch immer. Mein Bestreben wäre, zumindest mit so einem Blogbeitrag anzustoßen, dass man da ein bisschen aufklärt, was wären das? Und wir wissen auch, dass es tolle Geschichten mit rotierenden IPs und so weiter und so fort. Also bitte, es geht einfach nur darum, dass man dem Menschen, der da nicht genau drüber Bescheid weiß, weil das eben nicht sein Job ist, dass man da ein bisschen aufklärt, was wären das. Und trotzdem passt immer noch mein Banküberfallbeispiel, weil das ist nämlich alles verboten, steht unter schwerer Strafe, wird immer wieder begangen. Drogendelikte stehen unter schweren Strafen, wird immer wieder begangen, aus verschiedenen Gründen. Wir sollten einfach mal ein bisschen mehr den Erklärbär spielen, anstatt so reflexartig darauf zu reagieren, komm, der Demisier ist einfach blöd. Ich hielte es für durchaus sinnvoller in der PR, wenn wir mehr erklären könnten. Auch diese Frage stellen, was ist denn dieses Darknet? Also dieser Demisier weiß doch überhaupt gar nicht, was das ist, von was er redet. Und andere auch nicht. Und wenn der PR jetzt gerade so einen tollen Link reinpostet, dann weiß ich auch ganz genau, dass die Leute da in dieser komischen europäischen Dingsbums das auch nicht wissen. Insofern wäre es vielleicht wirklich ganz sinnvoll, dass wir da ganz seriös aufklären. Vielleicht bringt das viel mehr, als einfach pauschal zu sagen, ja, das ist Quatsch. So. Entschuldigung, danke. Okay, also jetzt hätte durchaus auch ein Bastian schon wieder gepasst, aber sei es drauf. Nichtsdestotrotz, du hast durchaus recht. Es könnte interessant sein, das eine oder andere, sagen wir mal einen Ticken ausführlicher und deutlicher zu beleuchten, als man das in einer Pressemitteilung üblicherweise macht. Und ich weiß, dass unsere Leute von der Öffentlichkeitsarbeit sich sehr freuen, Wenn beispielsweise ein Blogbeitrag kommt, der muss noch gar nicht fertig sein, der muss nicht fehlerfrei sein, der muss nicht rund sein, aber so wenigstens greifbar, der bestimmte Dinge einfach mal erklärt. Also zum Beispiel, warum ist das mit Killerspielen Bullshit oder warum ist das mit dem Darknet so ähnlich wie mit einem Banküberfall oder was auch immer du für obstruse Erklärungen konstruieren kannst, die hinterher tatsächlich helfen, um die Leute zu erreichen. Und wenn dabei was dabei ist, was man für eine Pressemitteilung oder für Social Media benutzen kann, ja hurra, dann haben wir noch mehr davon. Also das ist so ein genereller Aufruf an alle. Wenn ihr was in der Richtung habt, schreibt auf und schickt, gebt uns. So, dann ist PR jetzt wieder weg und damit ist jetzt Wickbold, glaube ich, dran. Naja, ich wollte mal anmerken, ergänzend, dass ich nicht glaube, dass da irgendwelche Leute dumm sind. Ja, es gibt da ganz, ganz klare Agendas, die schon seit, sagen wir mal, 2013, 2014 existieren, auch vor der Neulandrede von Frau Merkel. Ja, das ist die, zum Beispiel die EU-Cyberstrategie. Und wenn man sich die mal durchliest, sind die Marschrichtungen ja klar, dass man zum Beispiel vertragliche Private Partnerships mit strategischen Unternehmen macht, um bestimmte Sachen umzusetzen, etc. Ich glaube, dass das natürlich das Erklären einen großen Sinn macht, aber ich warne davor, sage ich mal, die Regierungen die Vertreter der Regierung als dumm oder sie wissen nicht, was sie tun, zu bezeichnen. Ich glaube, dass diese Strategien sehr wohl schon vor der Neulandrede da standen, dass damals die CeBIT sozusagen letztendlich der Türöffner sein sollte für die Firmen. Dumm war dann, dass Snowden entgegenkam und somit diese Bestrebungen der Regierungen unterminiert hat, eben, dass man gesagt hat, passt auf, über diese Unternehmen werden eben auch Hintertüren eingeschleust, womit ihr ausspioniert werdet. Das wurde dann halt nicht weiter thematisiert. Aber diese Themen werden jetzt wiedergeholt. Es wird mit der irrationalen Angst der Menschen, werden dann halt diese Maßnahmen weiter begründet. Und diese Gesetzgebungen sind sowieso schon auf dem Weg, nämlich die IT-Sicherheit, genauso wie, wie andere Sachen, die erzeugen sollen, damit die Leute dann entsprechend belastet werden können. Natürlich sind da natürlich solche Sachen wie Anonymisierungs- oder Privatsphären, die man ja auch, wie man diese Netze ja auch bezeichnen könnte, also die man nicht sieht sozusagen, dass es eine gewisse Privatsphäre ist, die man sich da wiederholt, dass das natürlich auch, sage ich mal, ein Thema ist, ein freiheitlicher Aspekt, weil wenn in dem Moment, wo ich nicht mehr mich privat, sage ich mal, oder anonym auch und oder vielleicht auch unerkannt unterhalten kann und so, sondern mich immer in einer gewissen Öffentlichkeit bewege, habe ich ja auch ein Problem, ja. Also dann kann ich keine Meinungsfindung letztendlich mehr haben, die Grenzbereiche ausleuchtet. Und von daher würde ich jetzt nicht unbedingt so tun, als ob die alle dumm sind, ja. Danke. Wickbold, ich glaube, genau darum geht es denen, zu verhindern, dass man Meinungsbildungsprozesse durchlaufen kann, die aus deren Sicht grenzwertig sind. Das ist das erklärte Ziel der ganzen Kontrollstrategie, die ich da sehe. Aber davon ab hast du natürlich recht. Die Leute, die irgendwo ein Amt als Bundesminister haben, sind bis auf den einen oder anderen Querschläger vielleicht tatsächlich nicht dumm. Das behauptet niemand. Was allerdings tatsächlich schon eine Rolle spielt, ist, dass die von vielem, von dem sie reden, keine tatsächliche Ahnung haben, sondern eben von ihren Beratern gesteuert werden. Und dass der eine oder andere Berater oder die eine oder andere Beratercrew eine Strategie verfolgt oder eine Vorstellung von der Welt hat, die aus unserer Sicht wenig mit der Realität zu tun hat, das, glaube ich, kann man da durchaus unterstellen. Also das hat mit Dummheit nichts zu tun, da gebe ich dir recht. Ja, danke. So, dann nochmal PR. Es geht eh schon auf die 20 Uhr zu, aber ich glaube, dafür haben wir so noch Zeit. Ja, ich wollte das auch nochmal ein bisschen streichen, weil wenn eine klare Agenda ausgelegt ist von den Regierungen, dann werden die ihre Sinkte haben, das wird alles klar sein. Und wenn dann ein solcher Anlass, wie zum Beispiel ein Amoklauf oder was auch immer passiert, dann wird das aus der Schublade geholt, wird auf den Tisch gelegt und dann wird so viel durchgeschoben, wie die Leute nehmen. Wenn es dann irgendwann Widerstände gibt, dann macht man wieder Pause für ein Jahr. So, hat noch was? jetzt noch bis 5 vor. Und wenn bis dahin niemand mehr Redebedarf hat, dann habe ich eh das gute Gewissen, alles behandelt und zur Genüge gesprochen zu haben. So, ganz kurz, Jürgen, um deine Frage zu beantworten, ja, das reicht. Das ist genau das Richtige. Danke dir. Nichts, Wolf, du hast noch was. Oh, ich weiß, was du willst und ich habe es mir sogar gemacht und dann vergessen zu sagen. Verdammt. Möchtest du es jetzt sagen? Ja, und zwar, damit du glaubst, dass ich es schon hatte. Das ist, genau, X-Wolf hatte mir vorher einen Link geschickt mit der Bitte, darauf kurz hinzuweisen in der Vorstandssprechstunde. Und ich hatte ihn mir aufgemacht, aber dann war die Diskussion so in vollem Gange. Es ist nur, ich kann euch das auch nochmal in den kompletten Chat schicken. Und auch hiermit sei es nochmal für die Aufzeichnung gesagt. Ich aber neugierig. Nee, es ist nichts Großes eigentlich, aber es ist was Wichtiges. Die Kinderbetreuung am Bundesparteitag bittet um Rückmeldung, welche Erziehungsberechtigten Interesse und Bedarf an einer Kinderbetreuung haben, damit die Größe und die Zeitpläne und so weiter und so fort gemacht werden können. Weil die Alternative, also eine schlecht geplante oder nicht vorhandene Kinderbetreuung, ist natürlich extrem mies für alle Beteiligten. Also nichts Großes, aber was Wichtiges. Da stimme ich dir zu. So, die sich im dicken Engel befindlichen, haben jetzt gerade immer nochmal den Link bekommen, aber da ist auch kein... Nee doch, es sind weiterführende Link drin, also wer direkt schon Bedarf anmelden möchte, weil er Kinder hat oder ein Kind ist, kann dann jetzt halt direkt im Morgen der BPT-Orga Bescheid sagen, dass die sich da weniger Stress machen müssen. Gut, jetzt ist es 5 vor, es hat keiner mehr was zu sagen, außer mir, der ich meine alten Zusagen sozusagen nachholen musste. Und dann, glaube ich, können wir für heute Schluss machen, wenn niemand mehr was Gegenteiliges sagt. Mich ganz herzlich bei dir für die Moderation und bei den Teilnehmern für die Beiträge zu bedanken. Und euch einen schönen Abend zu wünschen. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.